2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, also willkommen in der Kommunistenkneipe live. Kommunistenkneipe live, das zergeht mir auf der Zunge. Es ist tatsächlich erst das zweite Mal, dass wir live auftreten vor Publikum, sonst normalerweise ja digital. Und auch wir zumindest mit Gesichtern anonym, aber Düsseldorf dachten wir uns eine besondere Stadt, da machen wir das mal so. Und wir haben natürlich Fabian Lehr dabei, mit dem wir auch geübt, viele Podcasts schon aufgenommen haben. Ich sage nochmal zwei, drei Sätze zur Kommunistenkneipe, vielleicht kennt sie ja nicht jeder Einzelne. Hört ihr mich jetzt? Ja, ein bisschen besser. Ich kann noch ein bisschen lauter reden. Na gut. Die Kommunistenkneipe, vielleicht zwei, drei Sätze für die, die sie noch nicht kennen. Also ihr solltet sie kennenlernen, das tut ihr auch heute, und zwar live. Ja, wir sind ein kommunistischer Podcast, und zwar auch der Name Kommunistenkneipe wichtig. Paddy und ich saßen vor 5 Jahren, ich glaube hier in Düsseldorf, in der Kneipe, und ich meinte, kann nicht sein, ja. Passiert ja vielen Freunden, lass mal einen Podcast gründen. In unserem Fall hat es geklappt. Wir haben das ganz einfach gemacht, weil wir damals gesehen haben, es gab keinen kommunistischen, organisationsunabhängigen Podcast im deutschsprachigen Raum. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, tatsächlich. Es gibt ja zum Glück einiges auf Social Media. Ja, zum Glück, ja. Also das ist vieles gewachsen. Genau, und das, was wir machen, ist einmal Linken, Kommunisten, Marxistinnen, Aktivisten, Gewerkschaftern, Leuten, die sich in verschiedenen sozialen Bewegungen engagieren, denen eine Tribüne zu bieten. Wir interviewen die, wir organisieren auch kontroverse Debatten, das machen wir auch sehr gerne. Ja, wir trinken auch Bier bei Folgen, manchmal trinken, Blödsinn. Manchmal trinken wir auch Bier bei Folgen. Und was mir auch immer wichtig ist, wir versuchen auch so ein bisschen Zeitzeugengespräche zu machen, also die widerständige Geschichte von unten erzählen, so nenne ich das immer. Die gibt es ja auch in Deutschland, die wird nur selten erzählt. Und deswegen sprechen wir mit Zeitzeugen, Antifaschisten zum Beispiel, Leute, die unter dem KPD-Verbot gelitten haben. Und das ist lange nicht auserzählt, da machen wir noch viel. Genau, und so ein bisschen marxistische Alphabetisierung, so habe ich das mal genannt. Das versuchen wir auch, das versuchen wir auch heute. Und was könnte es da Schöneres geben als die Grundsatzfrage, ganz klein stapeln wir. Ohne Sozialismus geht es nicht, das ist unser Thema heute. Und da freue ich mich besonders, dass unser Freund und Genosse Fabian Lehr da ist. Und ich freue mich auch über Paddy. Achso, ich bin Flo von DK. Ich bin Paddy, ja, was du schon gesagt hast. Offener Kommunisten. Genau. Und vielleicht, weiß nicht, vielleicht wollt ihr euch noch mal kurz vorstellen. Ich bin Fabian, ich betreibe auch einen kommunistischen, einen marxistischen Podcast und YouTube-Kanal und bin regelmäßig auch zu Gast bei der Kommunistenkneipe, wie jetzt ja schon gesagt wurde. Ich mache unter anderem jetzt bei diesem Live-Podcast der Kommunistenkneipe ein paar Mal mit. Warst bei Bottrop das erste Mal bei so einem Live-Podcast dabei, das ist sehr gut gelaufen, da haben wir uns beschlossen, wir wiederholen das in Düsseldorf. So ist es. Paddy, willst du noch was zu dir sagen? Also, ja, ich bin Paddy, wird schon dreimal gesagt, aber genau. Es ist schön, mal Leute mal live zu sehen. Genau, wir hatten unsere erste Veranstaltung letzte Woche am Wochenende beim Festival der Jugend von der SAJ. Und es ist mal cool, mal zu sehen, wer uns zuhört. So, es ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und ich freue mich mega, dass wir es heute machen. Genau. Aber ich glaube, mehr zu mir ist, glaube ich, auch nicht nötig. Ja, zu mir auch nicht. Wir moderieren ja sonst in die Leere und ich freue mich, in Gesichter zu gucken, dann kann ich mal die Reaktion sehen. Manchmal finde ich was unglaublich witzig, wenn keiner lacht, dann hilft mir das auch. Oder umgekehrt. Genau, vielleicht steigen wir mal ins Thema ein. Und das ist durchaus ernsthaft. Ich finde, es sind momentan ja schon sehr befremdliche Zeiten. Es ist egal, wo man hinschaut. Es wird einfach überall offensichtlich, die SPD wird lauter, eigentlich wird sie ja leiser. Nein, es ist eigentlich überall offensichtlich, die Welt geht vor die Hunde, jedenfalls diese alte Welt. Wir hoffen ja, dass es eine neue Welt geben könnte. Das gilt sowohl für Deutschland als auch weltweit. Wir sind ja wirklich mit zahlreichen Krisen konfrontiert. Also angefangen von der Klimakrise, über die ja wenig gesprochen wird, gerade habe ich das Gefühl. Dann die Kriegsgefahr auf so vielen Ebenen, dazu gehören auch viele Konflikte, die man gar nicht auf dem Schirm hat, aber natürlich auch jetzt dieser Tage wieder sehr deutlich spürbar, der Rechtsruck, die Wirtschaftskrisen, die steigenden sozialen Verwerfungen, und ich kenne eigentlich wenig Leute, die heute noch davon ausgehen, dass es einer kommenden Generation besser geht als der vorherigen oder unserer. Und ich kenne viele Leute, die sich auch fragen, ist diese Zukunft überhaupt noch lebenswert? Soll ich vielleicht Kinder in die Welt setzen oder soll ich es mal lieber lassen? Ja, also da kenne ich auch Menschen, die das nicht mal machen wollen. Wir haben auch den Eindruck, dass der Kapitalismus eigentlich nicht sonderlich populär ist, aber die Hoffnung für Alternativen auch nicht sonderlich verbreitet ist. Also den Leuten fehlt der Glaube an was Neues. Wir glauben, es gibt Alternativen. Wir treten für den Sozialismus ein. Wir machen das aktiv, wir sagen das laut. Und warum wir der Meinung sind, dass das eine gute Idee ist, darum soll es heute so ein bisschen gehen. Und dann würde ich mal direkt in die erste, nach dieser kurzen Einleitung, Frage schlittern, bevor wir uns dieser Frage widmen. Also ich habe ja schon auf die großen Verwerfungen, bin ich ja schon eingegangen, sei es die Klimakatastrophe, die sozialen Krisen oder auch die Blockkonfrontation USA, China, Russland und die diversen Stellvertreterkriege, die dazugehören. Das größte Aufrüstungspaket seit Hitler, also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, das verbunden wird mit einem extrem krassen Angriff auf den Sozialstaat und Arbeiterinnenrechte von der Merz-Regierung, aber auch schon vorher von SPD und Grünen und der FDP natürlich. Also da weiß man gar nicht, wo soll man anfangen. Ne? Meine Frage wäre jetzt an euch oder auch an mich selber, sind das nicht eigentlich ganz verschiedene Krisen? Wir sagen ja immer, naja, es hat alles was mit dem Kapitalismus zu tun. Das sagen wir so einfach. Aber warum eigentlich? Was ist der große Zusammenhang? Was hat das mit dem Kapitalismus zu tun? Fabian. Aber ich glaube, wenn man darüber sprechen will, was der gemeinsame Nenner all der Widrigkeiten, all der Krisen, all der existenzbedrohenden Situationen ist, auf die wir uns zusteuern, muss man eine sehr triviale Erkenntnis immer wieder wiederholen, die aber notwendig ist, immer wieder ausgesprochen zu werden. Diese Gesellschaft und dieser Staat sind nicht für uns eingerichtet. Es sind keine Funktionsstörungen des bestehenden Systems. Man hat ja oft diese Diskussion darüber, funktioniert der Kapitalismus nicht mehr. Ich würde sagen, der Kapitalismus funktioniert sehr wohl weiterhin, aber sowohl die kapitalistische Wirtschaftsordnung als auch der bürgerliche Staat, die diese Wirtschaftsordnung verteidigen, waren niemals dafür eingerichtet, die Bedürfnisse der Masse der Bevölkerung zu befriedigen. Der Existenzzweck dieser kapitalistischen Wirtschaftsordnung und der Staaten, die ihn verteidigen, ist die Kapitalakkumulation, ist die maximale Bereicherung einer kleinen Minderheit von Produktionsmittelbesitzern. Und diese Gesellschaft und dieser Staat sind dafür eingerichtet, unsere Ausbeuter und unsere Herren reicher zu machen. Sie sind nicht dafür eingerichtet, uns ein schönes Leben zu ermöglichen. Das bedeutet nicht, dass in kapitalistischen Staaten, gerade wenn es imperialistische Metropolen sind, für die es geopolitisch gerade relativ gut läuft, das Leben für die Masse der Bevölkerung zeitweise nicht gut sein kann. Das ist dann aber ein positiver Nebeneffekt. Es ist nicht das, wofür diese Gesellschaft eingerichtet ist. Das sehen wir daran, dass beispielsweise, wenn wir uns die Klimakrise anschauen, die bereits erwähnt wurde, die Lösung dieser Klimakrise ganz offensichtlich keine Priorität irgendeines bürgerlichen Staates, irgendeiner kapitalistischen Gesellschaft ist. Wir wissen alle, es ist eine unbestreitbare wissenschaftliche Tatsache, dass der Klimawandel, wenn er in diesem Tempo weitergeht, innerhalb von wenigen Generationen zum Zusammenbruch der modernen Zivilisation führen wird, zu Tod und Elend für uns alle und zum weitgehenden Zusammenbruch der modernen Zivilisation. Diese Klimakrise zu lösen, ist aber trotzdem keine Priorität für irgendeinen bürgerlichen Staat. Weil für einen bürgerlichen Staat das Ziel nicht darin ist, besteht sicherzustellen, dass die Generation unserer Enkel, unserer Urenkel noch ein schönes und sicheres Leben führen können, sondern die kurzfristige Bereicherung der herrschenden Klasse sicherzustellen. Wenn diese Bereicherung der herrschenden Klasse kollidiert mit den Interessen der Masse der Bevölkerung, dann haben die immer einen Vorzug. Dasselbe gilt für die Gefahr des Dritten Weltkriegs, des Nuklearkriegs. Das Ziel bürgerlicher Politik ist es nicht, den Frieden zu garantieren, ist es nicht zu garantieren, dass wir in Sicherheit und, wie es immer wieder gesagt wird, in Freiheit leben können. Das Ziel besteht darin, die Machtinteressen der eigenen herrschenden Klasse, die Machtinteressen der eigenen Kapitalistin auf dem Weltmarkt durchzusetzen. Wenn diese Durchsetzung der Machtinteressen des eigenen Kapitals auf dem Weltmarkt die Bereitschaft verlangt, notfalls auch einen Weltkrieg zu führen, notfalls einen Krieg zu führen, der nuklear eskalieren könnte, dann wird das Risiko, dass wir alle dafür sterben könnten, in Kauf genommen, weil dieses Risiko eben dem Existenzziel entspricht, das dieser Staat hat. Das ist eine sehr allgemeine Feststellung, aber wir sehen, dass all diese Krisen sich in den letzten Jahren dramatisch verschärfen. Wir waren wahrscheinlich seit mindestens den 60er Jahren nicht mehr so nah an einem offenen Weltkrieg zwischen atomar bewaffneten Großmächten. Wir sehen, dass die Klimakrise ständig an Geschwindigkeit zunimmt, an Intensität zunimmt. Wir sind jetzt in einer Situation, in der man sich fragen muss, wenn dieses Wirtschaftssystem, diese Gesellschaftsordnung weiter bestimmt, werden wir zuerst alle sterben an einem nuklearen Dritten Weltkrieg oder zuerst an der Klimakatastrophe? Das sind so die Aussichten, die wir in den nächsten 50 bis 100 Jahre haben. Wenn diese Krisen sich in einem solchen Ausmaß verschärfen, dann hat das auch etwas zu tun mit der Veränderung der geopolitischen Lage in den letzten Jahren. Flo hat jetzt in seinem Eingangsstatement schon die wahnwitzige Hochrüstung erwähnt, in die die BRD sich in einem immer verrückteren Maße begibt. Das ist offenkundig ein Ausdruck der Tatsache, dass die unipolare Weltordnung der 90er Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als der westliche imperialistische Block ungehindert eigentlich über die gesamte Welt geherrscht hat, sich geändert hat. Wir mittlerweile den Aufstieg rivalisierender Großmächte wie China und Russland haben. Wir in eine multipolare Weltordnung übergehen, in der wieder ungefähr gleichrangige Großmächte um die Dominanz auf dem Weltmarkt kämpfen. Und das steigert natürlich die Kriegswahrscheinlichkeit. Wir sehen andererseits im Inneren der westlichen imperialistischen Metropolen einen zunehmenden Sozialkahlschlag. Wir sehen eine immer krassere Offensive des Kapitals, unseren Lebensstandard zu senken, um ihre Profite zu steigern, was wiederum Ausdruck dieser veränderten Bedingungen auf dem Weltmarkt ist. Das westliche Kapital hat den kapitalistischen Teil der Welt bis in die 80er, 90er Jahre nahezu bedingungslos dominiert. Es gab außerhalb Europas und Nordamerikas nur ein paar Ausreißer wie Japan und dann Südkorea, die am Kuchen der imperialistischen Aufgaben der Welt überhaupt irgendwie teilgenommen haben. Das ist heute anders. Heute ist es so, dass das westliche, das europäische, das nordamerikanische Kapital einen massiven Wettbewerb beispielsweise gegenüber dem chinesischen Kapital gegenübersteht, mit dem es immer weniger konkurrieren kann. China ist mittlerweile schon die größte Wirtschaftsmacht der Welt. Wir haben eine Situation, der absehbar ist, dass bald Indien jeden europäischen Staat überholen wird, beziehungsweise schon hat bald die Europäische Union insgesamt überholen wird. Das westliche Kapital kann nicht mehr easy diese Masse von Extra-Profit, diese Gewinnmargen machen, die es bei totaler Marktdominanz in den 60er, 70er, 80er Jahren einfahren konnte. Die Konkurrenz für das westliche Kapital auf dem Weltmarkt wird immer krasser und diese Konkurrenz versucht man dadurch zu kompensieren, dass der Lebensstandard der Arbeiterin in diesen imperialen Metropolen selbst abgesenkt wird. Wenn das Lohnniveau in Europa sinkt, wenn das Maß der Sozialleistungen in Europa sinkt, dann kann man es eher wegstecken, dass man auf dem Weltmarkt weniger Marktanteil hat. Diese Krisen, die wir alle erleben, sind keine Naturkatastrophen, die einem Schicksal gegeben wurden. Das Leben der Menschen muss schlechter werden. Es ist eine bewusste Entscheidung, unser Leben zu verschlimmern und es potenziell zu zerstören, um die ökonomischen Interessen einer kleinen, ausbeutenden Minderheit sicherzustellen. Der Applaus ist gerechtfertigt, auch wenn das natürlich bittere Aussichten sind. Ich finde, das Fazit, was man daraus ziehen könnte, oder eine Erkenntnis, die wichtig ist in dem Zusammenhang, dass dieser Staat, dieser bürgerliche Staat nicht einfach ein leeres Gefäß ist, das man mit dem oder dem Inhalt füllen kann, sondern das ganze Betriebssystem muss geändert werden. Also das ist eine Position, für die wir stehen und das ist klar. Das heißt übrigens nicht, dass wir nicht für soziale Reformkämpfe sind oder für Verbesserungen oder sagen, dass man diese Institution nicht nutzen kann. Ne? Aber das wäre, glaube ich, wichtig. Also das ist ein Unterschied zu einer reformistischen Position. Das wollte ich nur noch mal ergänzen. Ja, ich finde es auch einen wichtigen Punkt. Also angesichts der ganzen Krisen, die wir gerade erwähnt haben oder die wir alle mitbekommen, kann man ja sehr schnell wie depressiv werden und hoffnungslos werden. Aber wie Fabian eben meinte, oder die beiden, es sind keine Naturkatastrophen, die irgendwie über uns hereinfallen, sondern es ist menschengemacht, es hängt zusammen mit dem Wirtschaftssystem, wie wir leben, mit dem Kapitalismus. Das heißt, wir können es auch ändern. Und da gibt es natürlich viele, ich sag mal, Ansätze oder Positionen innerhalb der politischen Linken. Und genau, wir haben schon ein bisschen das Thema gesprochen, Reform innerhalb des Systems. Es gibt natürlich so, ich sag mal, so im Umfeld der Linkspartei zum Beispiel oder so linkssozialdemokratischen Kreisen, auch bei Bündnis Sarah Wagenknecht und darüber hinaus, so die Idee, dass vor allem der Neoliberalismus das Problem ist in den letzten Jahrzehnten, also vor allem die Entfesselung des Kapitalismus in Form von Privatisierung, Sozialabbau und Lohnsenkungen und dass man letztlich diesen Neoliberalismus überwinden müsste und der Kapitalismus gezähmt werden könnte. Das ist quasi so eine Position, die man findet. Genau, das sind so Stichworte wie soziale Marktwirtschaft. Wir müssen zurück zur angeblich schönen sozialen Marktwirtschaft in der Nachkriegszeit in Deutschland. Die gute alte Zeit. Genau. Demokratischer Sozialismus ist auch so ein Stichwort. Aber gemeint ist damit am Ende halt schon, also bei allen unterschiedlichen Konzepte, dass man daran glaubt, dass man den Kapitalismus durch Reformen zähmen kann, starke Gewerkschaften, höhere Löhne, Umverteilung durch eine andere Steuerpolitik, was wir auch alles nicht falsch finden, wie gesagt, aber genau, vielleicht da erstmal so die Frage oder auch so, vielleicht nochmal, genau, das Stichwort grüner Kapitalismus, auch so in linksgrünen Kreisen die Idee, dass man ja auch die Klimakatastrophe überwinden könnte durch marktkonforme Instrumente, CO2-Steuer, Subventionen für Unternehmen, die erneuerbare Energien zum Beispiel produzieren. Genau, aber all diese Ansätze haben halt gemein diese Idee, dass man ja innerhalb des Systems diese Krisen in den Griff bekommen kann. Deswegen darf ich die Frage an euch, also was ist davon zu halten oder was wäre die Position von Marxisten dazu? Also ich glaube, was sowohl so vage Degrowth-Konzepte betrifft, wie sie zum teilweise Organisationen wie ATTAC oder so vertreten haben oder verschiedene vage linke Kapitalismuskritikerin verbindet mit so Ideen von einem Green New Deal oder so, das ist die im Grunde konservative Vorstellung, dass man den Kapitalismus an einem bestimmten Punkt einfach einfrieren kann, kann sagen, so bleibt es jetzt für alle Ewigkeit, nichts wird sich jemals wieder ändern. Aber das ist eine Illusion. Das ist etwas, was man in einem gewissen Maß, beispielsweise in einem vormodernen System wie dem Feudalismus hätte tun können bzw. konnte. Die Lebensbedingungen, die ökonomische Situation im Europa des Jahres 900 war jetzt nicht dramatisch anders als im Europa des Jahres 800. Das ist aber etwas, das im Kapitalismus nicht wirklich möglich ist. Nicht nur aufgrund der viel höheren Entwicklungsgeschwindigkeit der technologischen Weiterentwicklung, sondern auch weil der Kapitalismus ein seiner ökonomischen Natur nach zwangsläufig dynamisches System ist. Ein Kapitalist, der keine steigenden Profite erzielt, wird in der Konkurrenz mit anderen Kapitalisten untergehen. Die Vorstellung, dass man sowohl die versuchte Steigerung der Profitraten als auch die Konzentration des Kapitals einfach per Dekret von oben abstellen könnte, ist eine illusorische. In einer Situation, in der beispielsweise die Konzentration von Kapital zu riesigen Monopolen einfach staatlich untersagt würde, hätten wir eine Situation, in der der Kapitalismus als Wirtschaftssystem nicht mehr funktioniert. Und es wäre auch eine völlig politisch absurde Situation. Wenn ich die politische Macht habe, dass ich in einem solchen Maß über die herrschende Klasse die Kontrolle habe, dass ich die Grundbedingungen der Wirtschaftsordnung diktieren kann, dann ist doch die Frage, warum soll ich denn überhaupt versuchen, einen gemäßigten Kapitalismus durchzusetzen, statt zur Planwirtschaft überzugehen. Es ist ja diese Vorstellung, wir müssen die Kapitalisten politisch erst unterwerfen, um ihnen dann zuzugestehen, dass sie weiterhin als Kapitalisten die Gesellschaft beherrschen, nur mit einem von oben gesetzten Regelkatalog. Und natürlich ist es auch so, dass die herrschende Klasse, dass die Kapitalisten einem solchen Versuch ihrer politischen Unterwerfung nicht einfach widerstandslos zustimmen. Wir haben ja durchaus auch in verschiedenen linksorientierten Regierungen, in verschiedenen linksorientierten politischen Experimenten der letzten Jahrzehnte den Versuch, einen solchen staatlich gebändigten, kontrollierten Kapitalismus durchzusetzen. Eins der prominentesten Beispiele ist mit Sicherheit die Regierung von Salvador Allende. Ein anderes Beispiel ist auch der Chavismus. Der Chavismus der Hugo Chavez war ja auch dieser Versuch, grundsätzlich die Marktwirtschaft, die kapitalistische Ordnung der Wirtschaft beizubehalten, gleichzeitig aber eine starke staatliche Kontrolle des Kapitals durchzusetzen, um starke Kapitalkonzentrationen zu verhindern, um bestimmte Schlüsselbereiche zu verstaatlichen, um bestimmte Dienstleistungen dem Staat zu unterwerfen. Was war das Resultat in beiden Situationen? Die herrschende Klasse, die Kapitalistin, die als Kapitalistin weiter existierten, haben natürlich gegen diesen Versuch der Beschneidung ihrer Macht sofort den Krieg eröffnet. Man hat natürlich sofort versucht, konterrevolutionäre Milizen aufzustellen. Man hat sofort versucht, Mordkomplotte gegen die Regierung zu schmieden. Und vor allem hat man sich an auswärtige imperialistische Mächte gewendet, um zu versuchen, eine militärische Intervention gegen diese eigene Regierung durchzusetzen. Wir wissen, wie es mit Allende ausgegangen ist. Das Ende der Geschichte war, dass ein zum guten Teil von den USA orchestrierter Putsch zum Sturz der Regierung, zur Ermordung von Allende und seinen Vertrauten und zur Errichtung einer faschistoiden rechtsradikalen Militärdiktatur geführt hat. Im Chavismus ist die Sache nicht so dramatisch und schnell verlaufen, aber es führte zu einer systematischen Sabotage der Regierung. Es hat dazu geführt, dass die Kapitalistinnen, die weiterhin im Besitz der Produktionsmittel waren, versucht haben, das Land ökonomisch von innen heraus zu lähmen. Man hat einerseits eine massive Medienkampagne gestartet. Die großen Medien waren ja weiterhin Privatbesitz, man durfte weiterhin Zeitungen und TV-Kanäle kaufen und einfach nonstop hat jeden Tag 24 Stunden in allen großen Medien reaktionäre antikommunistische Hetze gegen die Regierung stattgefunden. Kapitalistinnen haben teilweise eigenständig versucht, dass sie ein Versorgungschaos schaffen, indem sie die Versorgungsrouten unterbrechen. Indem sie, obwohl sie damit sogar ökonomisch kurzfristig Verluste machen, versuchen, bestimmte grundlegende Güter des alltäglichen Bedarfs nicht mehr zu importieren oder sie möglichst ineffizient zu verteilen, damit in der Bevölkerung das Elend wächst, die Frustration wächst, die Wut auf die Regierung wächst. Es ist unmöglich, dass man das Kapital, die herrschende Klasse, als Kapital bestehen lässt und glaubt, man kann einfach in friedlicher Koexistenz mit denen leben, ohne sie niederwerfen, als Klasse liquidieren zu müssen. In dem Moment, in dem ich weiterhin privaten Besitz an Produktionsmitteln habe, wird natürlich jeder Produktionsmittelbesitzer danach streben, zu expandieren. Kein Unternehmer, kein kapitalistischer Unternehmer wird, wenn er 3 Bäckereifilialen hat, die allesamt hervorragend laufen, die täglich überfüllt sind, sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt ziehe ich mich zurück für ein bescheidenes Leben. Er wird natürlich danach streben, sein Firmenimperium auszubauen. Er wird natürlich danach streben, größer und mächtiger zu werden. Es ist natürlich theoretisch möglich, dass eine Arbeiterinnenregierung versuchen würde, das durch Bildung von Arbeitermilizen, durch eine linke Wirtschaftspolitik künstlich niederzuhalten, aber das ist halt eine Situation, die notwendig zu einer bürgerkriegsartigen Lage führt, in der sich so oder so eine der beiden Seiten final durchsetzen muss. Das heißt, mein Argument gegen solche Degrowth-Konzepte wäre ein doppeltes. Einerseits kann das kapitalistische Wirtschaftssystem, das auf Wachstum zwingend angewiesen ist, nicht zuletzt, weil es notwendig auf Krediten beruht und Zinssätze erwirtschaftet werden müssen, ökonomisch kaum denkbar sein. Andererseits ist es politisch nicht denkbar, einen solchen Zustand stabil zu halten. Also früher oder später stehen wir sowieso vor der Option, die Kapitalistenklasse insgesamt vollständig niederzuwerfen oder halt vor ihnen einzuknicken. Man kann keine jahrhundertelang dauernde friedliche Koexistenz mit ihnen schaffen. Ja, und ich meine, was du da andeutest, steuert ja immer mehr auf einen Bruch hin, ne? Also auf einen notwendigen Bruch hin, dass das notwendig ist. Ich finde aber, dass man muss gar nicht so weit in der Geschichte zurückgucken. Denk mal an die Syrizer Regierung, ich glaube 2014 war das, also vor gut 11 Jahren oder schon ein bisschen vorher, wo wirklich viel zaghafter versucht wurde, eine Reformpolitik, die sich nur gegen diese EU-Troika, Sozialabbau-Diktats Regierung, die es vorher gab, oder das EU-Regime zu richten. Und das war wirklich weit davon entfernt, irgendwie revolutionär zu sein. Man wollte nur ein einigermaßen gutes Leben in Griechenland haben. Und das war überhaupt nicht möglich. Also im Spielraum innerhalb des Rahmens der EU sind die Spielräume wirklich wahnsinnig eng. Und sogar das hat schon wirklich zu einer massiven Propaganda auf allen Ebenen, den Ebenen der Medien. Es gab übrigens damals auch einen ganz krassen antigriechischen Rassismus, das ist schon wieder vergessen, ne? Mhm. So ganz normal war. Das geht sehr, sehr schnell. Ne? So je nachdem, was man gerade braucht. Und das zeigt ja eigentlich, dass die Spielräume innerhalb des Systems sehr gering sind. Also schon nochmal schön unterstrichen von dir. Genau, und also dahinter steht auch diese Vorstellung, dass am Ende also die bürgerlichen Regierungen, die neoliberale Reformen durchgeführt haben, einfach nur, weiß ich nicht, unvernünftige Politik machen würden oder irgendwie durch einen Austausch anderer Politiker, durch andere Politiker, man diese Krise in den Griff bekommen könnte. Aber du hast ja gerade schon auch gesagt, Fabian, das ist ja nicht einfach nur irgendwie Versagen der bürgerlichen Politik, sondern der Neoliberalismus ist ja auch eine Antwort auf die inneren Krisen des Kapitalismus, sinkende Profitraten, der Versuch sozusagen überall noch, wo es geht, in vielen Bereichen der Gesellschaft Profit rauszupressen, um das System noch zu verteidigen oder zu retten. Aber selbst wenn auch Reformen erkämpft werden, für die wir auch sind, keine Frage, also für eine Verbesserung der Lebensumstände der Arbeiterinnenklasse innerhalb des Systems, selbst diese lösen ja nicht diese Grundprobleme, wie beschrieben gerade. Also die Ausbeutung der großen Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung durch einige wenige Kapitalistinnen, also das sozusagen die grundlegenden Machtverhältnisse, Eigentumsverhältnisse werden ja nicht in Frage gestellt dadurch. Ausrufezeichen. Jetzt hat eben Fabian ein Triggerwort gesagt. Ich habe es irgendwo schon zucken sehen. Planwirtschaft, hast du gesagt, ne? Ja, da reagieren ja manche... Habe ich direkt Angst, ehrlich gesagt. Wir haben schon mal eine Folge dazu gemacht und haben die gängigen Klischees dazu auch eingeholt. Also vielleicht mal so rum. Wenn man vom Sozialismus oder auch noch von Planwirtschaft spricht, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, zumindest beim Sozialismus, beim Planwirtschaft noch ein bisschen weniger, die sagen, ja gut, klingt in der Theorie ganz gut, aber hat die Praxis noch nicht wirklich bewiesen, dass das wirklich grundlegend gescheitert ist. DDR, Sowjetunion, war das nicht der erdrückende Beweis dafür, dass der Sozialismus nicht umsetzbar ist? Irgendwie, und dann kennt man die Argumente, alles grau, ineffizient, bürokratisch. Keine Bananen. Keine Bananen, auch nicht. Nee, nicht mal das, ne? Heute Morgen hast du eine Banane gegessen, ne? In einer sehr teuren Mietwohnung. Auch interessant, darauf können wir gleich nochmal eingehen. Genau. Die Frage wäre, warum sind denn so verrückte Leute wie wir trotzdem solche, die für sowas wie Sozialismus immer noch eintreten und sogar mit Konzepten einer modernen Planwirtschaft was anfangen können? Also was kann man vielleicht sogar aus dem vergangenen Sozialismus versuchen lernen, aus ihren Fehlern, aber vielleicht auch aus ihren Erfolgen? Also ich würde ganz gern erstmal ein Wort zu diesem immer wieder gehörten Totschlagargument der Mangelwirtschaft in der Planwirtschaft im Sozialismus sagen. Die eine Seite ist, dass es natürlich eine groteske Übertreibung ist. Die meisten realsozialistischen Staaten hatten abgesehen von kriegs- oder bürgerkriegsbedingten Perioden keine dramatische Unterversorgung an elementaren Gütern des täglichen Bedarfs. Es gab keinen Hunger, es gab keine elementare Unterversorgung, beispielsweise in der DDR der 70er, 80er Jahre. Aber ein anderer Aspekt, der mir noch mehr ins Auge springen scheint, ist, wie grotesk es eigentlich davon ist, die angebliche Mangelwirtschaft des Realsozialismus, der angeblich nicht bestehenden Mangelwirtschaft der aktuellen kapitalistischen Staaten entgegenzusetzen. Wir sind hier in Düsseldorf in einer der teuersten Städte Mitteleuropas. Würde irgendjemand, der bei Verstand ist, sagen, dass in einer Stadt wie Düsseldorf oder München oder Hamburg keine Mangelwirtschaft an Wohnungen besteht? Und ist nicht beispielsweise die Unmöglichkeit, an eine Wohnung zu gelangen, für das Leben der Menschen ein bisschen relevanter als die Frage, ob man jeden Tag im Supermarkt Bananen einkaufen kann, falls das Mindestlohngehalt oder die Sozialhilfe noch ausreichen, sich Bananen kaufen zu können. Und das ist ja das Ding, wir haben zwar theoretisch ein Angebot von Gütern, die aber nicht zur Verfügung stehen. Wir sehen im Kapitalismus ganz besonders krass in der aktuellen Situation mit dieser wahnsinnigen Wohnungspreisblase, dass eben, das sieht man dort besonders schön dargestellt, dass in einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung nicht für den Bedarf der Menschen produziert wird. Wir haben heute in Deutschland etwa eine halbe bis eine Million leerstehende Wohnungen. Wir haben teilweise Situationen in deutschen Großstädten, dass Obdachlose buchstäblich einfach neben Hunderten und Tausenden leerstehenden Spekulationswohnungen erfrieren. Wir sehen, dass heute die Technologie, die Dinge herzustellen, die die Menschen für ein gutes, für ein erfülltes Leben brauchen, nicht mehr das Problem ist. Wir haben überhaupt keine Unterversorgung mit irgendwelchen Gütern des täglichen Bedarfs, wie wir es in vormodernen Gesellschaften hatten. Das sieht man auch bei Lebensmitteln total krass. Wir haben heute nach seriösen Schätzungen die Kapazitäten, dass wir Lebensmittel ohne weiteres produzieren können für wahrscheinlich ungefähr 9 bis 12 Milliarden Menschen, ohne die Erschließung neuer Ackerflächen, was natürlich eine Option ist. Jeder Mensch, der heute in dieser kapitalistischen Ordnung verhungert, und das sind Hunderttausende pro Jahr, ist ermordet worden. Das sind Menschen, die nicht sterben, weil die Gesellschaft technologisch nicht in der Lage wäre, genug Lebensmittel zu produzieren. Sie sterben, weil sie in einer Gesellschaft leben, in der Lebensmittel produziert werden, nicht zur Befriedigung von Bedürfnissen, sondern zur Erzielung von Profit. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen einer sozialistischen und einer kapitalistischen Gesellschaft. Es kann auch in einer sozialistischen Gesellschaft Situationen geben, in denen es an bestimmten Gütern Unterversorgung gibt. Diese Unterversorgung hat dann aber materielle Gründe. Das liegt dann daran, dass beispielsweise durch Kriegszerstörung, dass durch klimatische Katastrophen vorübergehend man nicht genug produziert werden kann aus technischen Gründen. Das ist heute aber nicht mehr das Problem. Heute wird von allem genug produziert, aber es wird uns nicht zur Verfügung gestellt, weil die Nachfrage danach nicht kaufkräftig ist. Wir könnten ohne weiteres in Europa die Wohnungskrise innerhalb von ein paar Monaten vollständig lösen. Wenn wir in Deutschland, wenn wir in Europa eine Arbeiterinnenregierung hätten, die beschließt, wir beseitigen jetzt die Obdachlosigkeit, dann gäbe es in ein paar Monaten keine Obdachlosigkeit mehr. Wenn wir eine sozialistische Weltföderation hätten, die beschließt, wir beenden jetzt den Welthunger, dann würde in ein paar Wochen kein Mensch auf der Erde mehr verhungern. Diese Hunderttausenden Toten der aktuellen kapitalistischen Mangelwirtschaft sind ein bewusst herbeigeführter, ein gewollter Mangel. Wir sehen das auch in einer ganz krassen Weise, beispielsweise in der Medizin, bei der Medikamentenherstellung. Wir sehen, dass Menschen hunderttausendfach jedes Jahr an Krankheiten sterben, die ohne weiteres behandelbar sind. Wir sehen, dass Menschen massenhaft sterben neben prall gefüllten Medikamentendepots, weil sie diese Medikamente nicht bezahlen können. Wir sehen auf einer grundlegenden Ebene, dass beispielsweise Forschung für die Heilung von Krankheiten, die relativ selten sind, einfach nicht stattfindet, weil sie nicht profitabel ist. Dass Pharmakonzerne ihre Forschungsausgaben danach ausrichten, womit kann ich, wenn das Medikament fertig hergestellt ist, den größten Profit erzielen. Und da ist beispielsweise eine Heilung einer Krankheit, die nur 10.000 Menschen auf der Welt haben, einfach kein rentables Geschäftsfeld. Eine Arbeiterinnenregierung würde sich davon nicht abhängig machen. Das heißt, diese Feststellung, sozialistische Mangelwirtschaft gegen kapitalistischen Überfluss, würde ich vehement widersprechen. Wir leben in einer massiven Mangelwirtschaft, aber einer Mangelwirtschaft, in der dieser Mangel gewollt ist und keinerlei technische Gründe mehr hat. Genau, ich glaube, es ist auch erstmal da, ich meine, das ist eine große Frage, also DDR, Sowjetunion, da können wir, glaube ich, jetzt auch eine ganze Veranstaltung mit füllen. Wir haben eine Folge dazu gemacht. Ne? Haben wir, genau, mehrere Folgen, auch Diskussionen zwischen verschiedenen, also Vertreterinnen von verschiedenen marxistischen Strömungen zu Gründen für den Untergang der DDR zum Beispiel, was war die DDR ist voll, glaube ich. Ne? Ja. Aber ich glaube, muss das sich erstmal klar machen, also das ist natürlich Teil unserer Geschichte, also diese Versuche des Aufbaus des Sozialismus, und man muss, glaube ich, erstmal differenziert schauen, okay, was also in all der Menge an Propaganda, die es auch gibt, sowohl in der medialen Öffentlichkeit als auch in der Geschichtswissenschaft, so, was sind erstmal die Fakten, was wirklich passiert. Und du hast ja gerade schon gesagt, genau, in all diesen Debatten fallen dann oft Schlagworte oder halt Narrative, die halt oft sehr einseitig sind. Und trotzdem würde ich auch sagen, muss man natürlich sich auch kritisch beschäftigen, also mit den Fehlern. Also offensichtlich gab es ja auch Fehler, sonst wären, oder irgendwas muss ja schiefgelaufen sein, sonst wäre die DDR noch da oder die Sowjetunion. Genau, deswegen würde ich sagen, es ist also wichtig, auf jeden Fall auch auf Errungenschaften hinzuweisen, die es auch auf jeden Fall gab und die man immer wieder hervorheben muss, was ja auch vergessen wird. Ne? Also die Abschaffung von Problemen wie Obdachlosigkeit zum Beispiel in der DDR und der Sowjetunion, die Abschaffung von absoluter Armut und vor allem auch in der Sowjetunion, also das ist innerhalb kürzester Zeit ein Land, das extrem rückständig war, wo die Mehrheit der Menschen Bauern waren, die in krasser Armut gelebt haben und nicht mal lesen und schreiben konnten, teilweise innerhalb von wenigen Jahren das Land sozusagen industrialisiert wurde und der Lebensstandard krass explodiert ist. Genau, und trotzdem gab es natürlich auch Verwerfungen und Fehler, und man muss sich auch gucken, okay, was war der historische Kontext? Man muss auch gucken, okay, für welchen Fall reden wir jetzt gerade konkret? Aber natürlich gab es auch historische Phasen, wo dann auch zum Beispiel es vielleicht auch Probleme gab in Bezug auf Freiheitsrechte, Mitbestimmung, ne? Also autoritäre Auswüchse, die natürlich auch im Kontext zu sehen sind von gewaltsamen Auseinandersetzungen sozusagen durch den Widerstand der enteigneten Kapitalistinnen im Bürgerkrieg zum Beispiel in Russland. Aber ja, ich glaube, das ist also beides Teil unserer Geschichte, also sozusagen auf die Errungenschaften hinzuweisen und zu zeigen, es gab eine Alternative oder es gibt sozusagen die Möglichkeit, diese Probleme zu lösen. Aber natürlich müssen wir auch gucken, was können wir besser machen. Da gibt es natürlich ja einiges. Ja, genau. Also wir können natürlich jetzt nicht die ganze DDR-Frage klären, das ist auch nicht das Thema der Veranstaltung, aber mir reichen jetzt erstmal zwei Sachen als Hinweis. Ich bin heute Morgen am Hamburger Hauptbahnhof eingestiegen in den Flixtrain, und das Maß an Obdachlosigkeit, Menschen, die wirklich sich Spritzen stecken und wirklich in einer unfassbaren Lebenssituation ich dort antreffe und vorfinde, und also man kann eigentlich nirgendwo vorbeigehen, ohne angebettelt zu werden. Und das ist kein Naturgesetz. Eine Gesellschaft muss nicht so eingerichtet sein. Und das hat der Sozialismus schon bewiesen. Natürlich nicht in absolut jeder Phase, aber überwiegend schon. Das Wohnungsnotproblem, wir wiederholen uns jetzt, aber ich finde es wichtig, es zu wiederholen, ist kein Naturgesetz. Das ist nichts, was naturgegeben oder irgendwie gottgegeben ist. Das würde mir fast schon reichen, um zu sagen, na gut, irgendwie wer von Mangelwirtschaft spricht, der hat sich, glaube ich, auf der Welt nicht umgesehen. Oder wenn man nach Kuba schaut, ein Land, was gegenwärtig sehr viele Probleme hat, das leugnen wir nicht, aber was über viele Jahrzehnte im Vergleich zu, man muss den Kontext auch sehen, ne? Also andere Länder damit vergleichen, mit einem ähnlichen Entwicklungsweg, was Behinderten, ich denke da an einen behinderten Journalisten auf Kuba, der überall woanders in Lateinamerika wahrscheinlich gestorben wäre, aber dadurch, dass er medizinisch versorgt wurde, dadurch, dass es ein Ziel des Staates war, wir fördern auch Menschen mit Behinderung, hat er einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen. Und in der DDR, bei aller Kritik, die man hier haben kann, war tatsächlich nicht schon im Mutterleib klar, wo man sozial landet, also ob man mal studieren kann oder in welchem Viertel man wohnen wird. Da wurde massiv eine Förderung betrieben. Unter den Umständen, die es gab, und auch mit Fehlern und Verwerfungen, die eine eigene Folge bedürften oder noch eine oder eine eigene Diskussionsveranstaltung, könnte ich ja nochmal einladen, vielleicht hier ins Zack oder so zu dem Thema. Aber das muss man, glaube ich, klarstellen. Und das muss man erstmal klarstellen, und dann kann man ja, diese innerkommunistische Debatte führen oder auch über Fehlerunterwerfung reden. Das finde ich wichtig. Du willst ergänzen. Was ja auch ein Aspekt ist, der in der antikommunistischen westlichen Propaganda immer wieder einen ganz zentralen Platz hat, ist, dass man verzerrte Beispiele zur angeblichen Ineffizienz des Sozialismus herausgreift, indem man das ärmste sozialistische Land, das man finden kann, mit dem reichsten imperialistischen Land vergleicht. Man vergleicht niemals Länder, die von einem ähnlichen Entwicklungsniveau aus gestartet sind, stellt dann fest, aber in Zürich ist das Durchschnittseinkommen höher als in Kuba. Daraus folgt, der Kapitalismus ist viel effizienter, Massenwohlstand zu schaffen. Und Kuba ist ein Zeichen für den Verfall der Lebensordnung in sozialistischen Staaten. Die Tatsache, die sich aufdrängt, wenn man die ökonomische Entwicklung irgendeines sozialistischen Staates ansieht, ist, dass man in den ersten Jahren und Jahrzehnten des sozialistischen Aufbaus immer eine Explosion des Lebensstandards sieht. Es gibt keinen einzigen historischen Fall, in dem die Ersetzung der kapitalistischen Ordnung durch eine Planwirtschaft nicht zu einer völligen Explosion des Lebensstandards in der Anfangs- und mittleren Phase geführt hat. Es gab verschiedene strukturelle Probleme, die dazu geführt haben, dass in den realsozialistischen Staaten des sowjetischen Blocks dieser Anstieg des Lebensstandards sich nach einigen Jahrzehnten verlangsamt hat und schließlich für eine Weile in eine Stagnation überging. Es gibt aber keinen Staat, in dem das Leben der Menschen durch den Aufbau einer Planwirtschaft nicht besser geworden wäre. Kuba beispielsweise war in den 40er, 50er Jahren de facto eine US-Kolonie mit einem Analphabetismus von 70-80% der Bevölkerung. Kuba hatte eine Kindersterblichkeit wie im europäischen Mittelalter. Kuba hat eine Situation, in der eine kleine Zahl von Agrarkapitalisten, die überwiegend auch keine Kubanerinnen waren, überwiegend amerikanische Investorinnen waren, einen sagenhaften Reichtum angehäuft haben, während die Masse der Bevölkerung bis aus Blut ausgebeuteten Landarbeiterinnen bestand, die ein Lebensstandard wie einfach im 13., 14. Jahrhundert hatten. Die kubanische Revolution, der Aufbau des Sozialismus in Kuba, hat innerhalb von wenigen Jahren dazu geführt, dass Kuba ins moderne, ins Industriezeitalter katapultiert wurde. Es hat dazu geführt, dass Obdachlosigkeit nicht mehr existiert. Es hat dazu geführt, dass Kuba heute eine niedrigere Kindersterblichkeit und eine höhere Lebenserwartung als die USA hat. Es hat dazu geführt, dass Kuba ein derart beeindruckendes, überdimensioniertes, fast schon Gesundheitssystem hat, dass Kuba regelmäßig in medizinischen Krisen Hilfsteams an westliche imperialistische Staaten schicken kann. Wir erinnern uns vielleicht noch daran, dass man während der Corona-Krise Kuba teilweise medizinische Hilfsteams nach Europa und Nordamerika geschickt hat, um dort beim Management der Krise zu helfen. Und Kuba ist eine 10-Millionen-Insel, die in völliger politischer Isolation lebt, die seit Jahrzehnten versucht wird, von den USA und ihren Verbündeten wirtschaftlich erdrosselt zu werden. Man kann sich keinen Staat auf der Welt vorstellen, wo die Ausgangsbedingungen für die Etablierung des Sozialismus eigentlich schlechter wären. Ein Kleinstaat, der seit dem Untergang der Sowjetunion überhaupt keine relevanten engen Verbündeten mehr hat, der nicht mehr die günstigen Energieimporte der Sowjetunion hatte, der versucht wurde, von den USA erst militärisch vernichtet zu werden und dann ökonomisch ausgehungert zu werden. Und trotzdem schafft dieses völlig isolierte, kleine Inselreich Kuba, es die USA in wesentlichen Teilen des menschlichen Entwicklungsstatus zu überholen. Schafft dieses Kuba es, elementare Armut auszulöschen, auch wenn sie alle möglichen ökonomischen Probleme haben. Aber wenn wir uns ansehen, wie Kuba, das in den 50er Jahren eine komplett vormoderne, bettelarme Gesellschaft war, es geschafft hat, in vielen Aspekten die USA zu übertreffen, wie würde dann im heutigen technologischen Stand nach einigen Jahrzehnten ein sozialistisches Europa mit 500 Millionen Einwohnern aussehen? Ja, genau. Also das Ganze ist ja auch eine Frage der Produktivität und der Möglichkeiten. Hat man Ressourcen, Bodenschätze? Die gegenwärtige Lage auf Kuba ist natürlich wahnsinnig schwierig, ne? Das wollen wir auch nicht leugnen. Aber wenn man, also ich habe mit Kubanern vorher auch geredet, wenn man jemandem dort sagt, dessen Mutter noch mehrere Kinder verloren hat oder vielleicht viele kennt, die an der Schwangerschaft gestorben sind oder dessen Großeltern noch Analphabeten waren, die in Lehmhütten wohnten, die wirklich ausgebeutet wurden wie Sklaven. Wenn man dem sagt, na, wie gefällt es dir in der Mangelwirtschaft nach der Revolution? Ich glaube, die haben alle den Kopf geschüttelt. Also das ist wirklich ein Mythos und Probleme muss man auch analysieren. Aber erstmal muss man das klar machen. Deswegen war ich nochmal sehr gut, dass du das sagst. Ich würde jetzt auch gerne einen Satz sagen. Wir haben ja mit Kuba und daneben Haiti eigentlich tatsächlich ein politisch-soziologisches Feldexperiment, was passiert, wenn man zwei benachbarte Staaten eines mehr oder weniger gleichartigen ökonomischen Ausgangsniveaus auf dem gleichen Zeitraum sich einmal sozialistisch, andererseits kapitalistisch entwickeln lässt. Haiti und Kuba hatten in den 50er Jahren eine extrem ähnliche ökonomische Ausgangslage. Kuba ist heute eine Gesellschaft, in der es, wie gesagt, keine Obdachlosen gibt, in der die Kindersterblichkeit quasi null ist, in der der Analphabetismus beseitigt ist, in der es keine Wohnungsnot mehr gibt, in dem Grundnahrungsmittel und ein Artikel des täglichen Bedarfs einen symbolisch niedrigen, fast kostenlosen Preis haben. Wir haben daneben Haiti, das heute eine vollkommen destabilisierte, desorganisierte Gesellschaft ist, mit einer der höchsten Mordraten der Welt, mit einer gigantischen Kindersterblichkeit, mit massiven Versorgungsengpässen, mit Grundnahrungsmitteln, die für die Masse der Bevölkerung kaum bezahlbar sind. Das ist der Vergleich, den wir sehen, wenn zwei ähnlich entwickelte Staaten gegeneinander antreten. Und das ist auch das, was wir mit der russischen Revolution gesehen haben. Das ist Russland, das in der zaristischen Herrschaft ein vollkommen unterentwickeltes, halbfeudale Gesellschaft war, sich unter der Planwirtschaft der Sowjetunion innerhalb von 10, 15, 20 Jahren in die größte Industriemacht der Welt entwickelt hat, während daneben die kapitalistisch gebliebenen osteuropäischen und ostmitteleuropäischen Staaten wie Polen, wie die Balkanstaaten quasi keine Entwicklung in den 20er, 30er Jahren erlebt haben, in einer existenziellen, einer grauenhaften Armut und Unterentwicklung verblieben sind. Es gibt einfach historisch kein Beispiel dafür, dass unter gleichartigen Ausgangsbedingungen der sozialistische Staat nicht den kapitalistischen Nachbarstaat bei Weitem übertreffen würde. Genau. Wolltest du noch was ergänzen, Pedi? Ja, du hast eigentlich schon gesagt, genau, aber man muss, glaube ich, mal wieder vor Augen führen, also unter welchen extrem beschissenen Ausgangsbedingungen in diesen Ländern wie Russland 1917, 18 oder auch auf Kuba Sozialismus aufgebaut werden musste. Also wirklich in einer Situation, also vor allem auch in Russland, wo das Land also mehrheitlich bäuerlich geprägt war, wo auch der Kapitalismus noch nicht wirklich weit entwickelt war. Und auch die Oktoberrevolution war ja auch isoliert, also die Revolutionen in Westeuropa sind ja gescheitert. Und dann gab es einen sehr brutalen Bürgerkrieg, wo unzählige imperialistische Armeen aus dem Ausland einmarschiert sind, um diese Revolution ja im Blut zu ertränken. Und eigentlich grenzt es fast schon ein Wunder, dass zum Beispiel ja die Sowjetunion überhaupt überlebt hat unter diesen Umständen und was sie trotzdem geleistet hat. Ne? Was jetzt nicht, also wollen jetzt auch nicht irgendwie alles komplett idealisieren. Natürlich gab es da auch in der Zeit, ne, vor allem in den 30ern, natürlich auch extreme Verwerfungen und auch Repressionen und auch aus meiner Sicht auch Verbrechen, die man auch kritisch aufarbeiten muss. Was vielleicht jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen würde, jetzt nochmal tiefer gehen zu reden, aber genau, und aber trotzdem, ja, selbst unter diesen widrigen Bedingungen hat man ja schon gesehen, was alles möglich ist. Und heute leben wir ja in einer Situation in Deutschland mit entwickelten Produktivkräften. Wir haben extreme Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, Digitalisierung und genau, wir würden heute von einem ganz anderen Ausgangspunkt starten. Und das, ja, genau, deswegen glaube ich, dass was alles möglich wäre, dass ja, das kann man sich, glaube ich, jetzt gerade kaum vorstellen, aber das, genau, ich glaube, da wäre auf jeden Fall, also auch viele ökonomische Probleme, die es gab in den vergangenen Planwirtschaften, glaube ich, würden sich heute in der Form so nicht stellen, aufgrund der anderen Produktivkräfte. Ja. Vielleicht noch einen letzten Satz zur DDR. Der hat vielleicht nicht direkt was mit Planwirtschaft zu tun, aber viel mit Sozialismus. Meine Oma hat mir erzählt, dass sie in den 60er Jahren sich noch den Arbeitsvertrag von ihrem Ehemann in der BRD in Westdeutschland unterschreiben lassen musste. Das wäre in der DDR undenkbar gewesen. Also es war auch eine deutlich fortschrittliche Politik. Der Paragraf 218, den es ja immer noch gibt, war in der DDR abgeschafft. Nicht sofort, aber nach einer Zeit. Und natürlich gab es da auch Defizite, aber sie hatten es auf dem Schirm. Und damit haben auch Millionen ostdeutsche Frauen einen riesigen Rückschritt erlitten. Abgesehen von Wiedereinführung der Prostitution, allem möglichen Sexismus, ne? Um das auch mal klar zu sagen. Also das gehört dazu. Okay. Ja, also ich blicke hier teilweise in nickende Gesichter. Vielleicht haben manche auch skeptische Gedanken und denken, naja gut, was ihr da sagt, das klingt ja teilweise einleuchtend, vielleicht ganz gut in der Theorie. Und eure Kritik am Kapitalismus, könnte ja sein, da ist ja was dran. Aber die Überwindung des Kapitalismus halte ich doch für ein bisschen unrealistisch. Zum Beispiel kenne ich auch das Argument, es gibt hier auch relativ viele Leute in Deutschland, die noch was zu verlieren haben, die, glaube ich, kein Interesse an einer Revolution haben, weil sie auch gewisse Privilegien haben. Es ist viel zu riskant. Und eine Revolution in Deutschland, das ist sowieso absolut unrealistisch. Deswegen sollte man vielleicht doch lieber für Reform hier und jetzt kämpfen. Wobei, Spoiler, wir haben ja gar nichts gegen Reformen hier und jetzt. Ne? Nur verbunden in der revolutionären Strategie, würden wir sagen. Aber Revolutionen halte ich für unrealistisch. Das sagen die, nicht ich. Ne? Ja, wäre die Frage an euch. Wir treten hier ja an unter dem Titel, wie heißt er nochmal? Sozialismus ist möglich oder so ähnlich. Ja, also Sozialismus ist möglich, Ausrufezeichen. Ich habe die Veranstaltung umbenannt. Warum glaubt ihr das denn? Also was gibt euch Hoffnung, auch in Deutschland? und darüber hinaus natürlich auf eine sozialistische Zukunft. Paddy, möchtest du mal anfangen? Kann ich gerne machen, ja. Also ich glaube, ich würde zuerst einmal widersprechen bei der These, dass zu viele Menschen was zu verlieren hätten. Also wir erleben gerade jetzt auch in den letzten Jahren extreme soziale Verwerfungen, dass immer breitere Teile der Bevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung verarmen, jetzt auch angesichts der Inflation, der Wirtschaftskrise, Zunahme der Arbeitslosigkeit. Und wir erleben ja gerade jetzt auch schon eine große Polarisierung und auch Unzufriedenheit mit dem Wirtschaftssystem, mit dem politischen System, wo aber gerade die Rechten leider besser darin sind, diese Wut aufzunehmen und in die falsche Richtung zu kanalisieren. Aber es gibt ja sehr viel Unzufriedenheit, hast du gerade schon gesagt, genau, aber viele glauben nicht, oder selbst wenn sie irgendwie auch Kritik teilen am Kapitalismus, wenn sie von Marxisten kommen, glauben nicht daran, dass, ja, dass wirklich ein grundlegender Umbruch möglich ist. Aber ich würde sagen, es hängt auch erstens von uns ab natürlich, also von uns allen, die hier gerade sitzen, oder von der kommunistischen Bewegung, von der politischen Linken, dass wir sozusagen auch die Bewegung aufbauen, die in der Lage ist, als Massenbewegung die Verhältnisse zu ändern. Und aber ich glaube auch, dass das sehen wir gerade auch, dass die durch diese Radikalisierung, durch die Polarisierung, die wir erleben, und auch durch das schwindende Vertrauen auch in das politische System, ich glaube, die Bereitschaft auch für grundlegende Änderungen des Systems immer größer wird. Und wenn man guckt in die Geschichte, ich meine, also viele revolutionäre Umbrüche kamen auch für die Menschen, die es erlebt haben, auch oft sehr unerwartet. Also selbst Lenin zum Beispiel meinte auch ein paar Jahre vor der Oktoberrevolution, vor jüngeren Kommunistinnen, dass er nicht mehr glaubt, dass er zu seinen Lebzeiten irgendwie eine Revolution erleben wird. Und ein paar Jahre später ist es passiert. Und also Geschichte ist auch teilweise unvorhersehbar, von vielen Überraschungen geprägt. Und ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass wir unsere Lebzeiten noch, dass wir noch erleben werden, wie sich für uns ein Zeitfenster öffnet für revolutionäre Veränderungen. Aber es wird natürlich auch von uns abhängen, dass wir die Massenbewegung schaffen und auch das Vertrauen der Menschen gewinnen und auch die Hoffnung geben, dass es eine Alternative gibt. Für uns ist der Sozialismus und aber das hängt auch von uns ab, würde ich sagen. Nachvollziehbar, dass Menschen, die auf die Etablierung einer sozialistischen Planwirtschaft hoffen, teilweise etwas verzweifeln angesichts der heutigen Schwäche, der kleinen Zahl der überzeugten Kommunisten in diesem heutigen Deutschland gibt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, an dem Punkt festzustellen, dass Kommunisten keine Sektiererinnen sind, die erwarten, dass die Revolution dadurch stattfinden wird, dass eine kleine kommunistische Kaderorganisation aus dem Nichts heraus sagt, wir machen jetzt Revolution. Kommunisten sind keine Menschen, die Revolution machen. Kommunisten sind Menschen, die sich darauf vorbereiten, dass wenn eine Gesellschaft eine revolutionäre Situation, eine revolutionäre Stimmung in der Masse der Bevölkerung selbst entsteht, sie diese Situation versuchen zu nutzen, sich an die Spitze dieser Bewegung zu stellen, unter Beweis zu stellen, dass sie die aufrichtigsten Vertreter der Interessen dieser Massen sind, um eine revolutionäre Stimmung, eine tatsächlich erfolgreiche Revolution zu überführen. Es wäre vollkommen unsinnig, wenn heutige Kommunisten öffentlich dazu aufrufen, baut euch jetzt Molotow-Cocktails, geht morgen früh um 9.30 Uhr an den Reichstag, setzt ihn in Brand und dann errichten wir den Sozialismus. Kommunisten rufen nicht dazu auf, einfach aus dem Nichts heraus voluntaristische Gewaltakte zu begehen. Kommunisten rufen darauf auf, sich auf eine Situation vorzubereiten, in der die Autorität des bürgerlichen Staates, das Zutrauen in dieses System derart untergraben sind in der Masse der Bevölkerung, dass die Masse der Bevölkerung gegen revolutionäre Gedanken gar keinen Widerstand mehr empfindet. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir in eine Situation, in der die Masse der Bevölkerung diese Widerstände überwunden hat, Revolutionärin ohne Widerwillen, ohne Erschrecken zuhört? Das ist etwas, das wir in einem gewissen Maß natürlich beeinflussen können. Natürlich spielt es dafür eine Rolle, wie präsent, wie effizient geführt sozialistische, kommunistische Agitation ist. Aber in allererster Linie muss die Basis dafür das tatsächliche Leben, die tatsächliche Lebenssituation der Menschen sein. Ich würde einmal wie Paddy der Feststellung widersprechen, dass Deutschland ja heute noch als imperialistische Großmacht so eine Art Insel der Glückseligen sind, wo die Leute halt alle ein super Leben haben, niemand ein Interesse an einer sozialistischen Revolution hat. Ich habe es die letzten 15 Jahre, bevor ich jetzt vor 2 Jahren nach Deutschland gezogen bin, in Österreich gelebt, selbst innerhalb Europas ist es wirklich schockierend, wie krass diese soziale Situation in Deutschland ist. Was für eine kaputte, dysfunktionale Gesellschaft, die Deutsche im Vergleich zu Staaten wie Österreich oder der Schweiz, es ist wirklich fast in eine Zivilisationsstufe zurückgehen, wenn man von der Österreich der Schweiz nach Deutschland kommt. Ich finde immer wild, diese Vorstellung, die man zum auch in den USA aufzieht, dass die Einwohnerinnen imperialistischer Großmächte auf die eigene Propaganda ihrer Herrschenden glauben, sie würden im Weltmaßstab eigentlich im Paradies leben. Jeder auf der Welt würde sich wünschen, in den USA oder in Deutschland leben zu dürfen. Das ist ja nicht der Fall. Die Zustände in Deutschland sind im Vergleich zu vielen anderen westlichen Staaten wirklich schockierend. Also diese absolut überwältigende Massenobdachlosigkeit in Deutschland, die existiert in zig westlichen Staaten. Diese absolut zerfressende Wohnungskrise, die existiert in der Form. Die absolute Unterbezahlung eines gigantischen Mindestlohnsektors existiert in vielen westlichen Staaten in dieser Form. Deutschland ist natürlich im globalen Maßstab immer noch ein eher wohlhabendes Land, aber es ist in keinem Parameter auch nur in der Nähe der Spitze. Und das Leben der Massen und der Menschen in Deutschland, die von der absurd niedrigen Mindestrente leben, die von Hartz IV leben, die von Mindestlohnjobs leben, ist einfach furchtbar. Es gibt in Deutschland Millionen, Dutzende Millionen Menschen, deren Leben einfach ein Grauen ist, von Grundausgabe zu sprinten und jeden Monat Angst zu haben, seine Miete nicht bezahlen zu können. Aber ich glaube, was auch wichtig ist festzuhalten, dass die Bereitschaft der Menschen, einen grundlegenden gedanklichen und dann auch politischen und praktischen Bruch mit dem bestehenden System zu vollziehen, nicht in erster Linie von ihrem absoluten Wohlstandsniveau abhängt. Ich glaube, diese Verelendungstheorie, die man immer wieder mal hört, wenn eine Gesellschaft arm ist, ist sie revolutionär, wenn eine Gesellschaft reich ist, ist sie konservativ, die stimmt nicht. Wir sehen historisch eigentlich keinen direkten Zusammenhang, dass eine arme Gesellschaft per se revolutionärer als eine reiche ist. In extrem armen Gesellschaften sehen wir immer mal wieder Verzweiflungsausbrüche, wenn Leute zu einer Hungersnot halt akut am Verhungern sind, die Leute halt in wilder Verzweiflung Läden stürmen, um an ein Brot zu gelangen. Das ist aber nicht unbedingt eine Vorstufe einer erfolgreichen Revolution, wenn Menschen ohne ein politisches Programm einen puren Verzweiflungsausbruch haben. Erfolgreiche Revolutionen, die wirklich zum Umsturz einer Gesellschaftsordnung geführt haben, sind überwiegend durchgeführt worden in Staaten, die innerhalb des jeweiligen ökonomischen Systems in ihrer Entwicklung weiter vorangeschritten waren und innerhalb dieser Gesellschaft auch von Schichten, die nicht die allerärmsten waren. Die französische Revolution ist in erster Linie nicht von den verhungerten hauptstädtischen und unterproletarischen Massen durchgeführt worden. Sie ist in großem Maß von den bürgerlichen neuen Schichten, sie ist von relativ wohlhabenden Bauern durchgeführt worden, die tendenziell ein klareres politisches Bewusstsein und ein größeres Selbstbewusstsein hatten als die allerärmsten Teile der Bevölkerung. Oder wenn wir uns auch die russische Revolution ansehen. Die russische Revolution wurde in erster Linie nicht getragen von den bettelarmen, verhungerten Kleinbauern, die zwar auch eine Art eigenständigen Bauernkrieg neben der Oktoberrevolution geführt haben, aber sie wurde in erster Linie getragen von den städtischen russischen Industriearbeitern, deren Lebensstandard natürlich im Vergleich zum 21. Jahrhundert in Westeuropa erbärmlich war, die aber einen viel höheren Lebensstandard als die riesige bäuerliche Masse der Bevölkerung hatte. Menschen werden dann revolutionär, nicht wenn sie absolut arm sind, sondern wenn sie zum Schluss kommen, dass es mit ihrer eigenen Lebenssituation permanent bergab gehen wird, ihre eigene Zukunft immer schlechter werden wird und die ihrer Kinder noch schlechter als die eigene werden. Menschen werden revolutionär, wenn sie zur Überzeugung gelangen, dass es im bestehenden System keine realistische Aussicht darauf gibt, dass ihr eigenes Leben und dass ihre Kinder sich noch verbessern kann. Menschen können insgesamt im Weltmaßstab immer noch einen relativ okayen Lebensstandard haben, aber trotzdem immer frustrierter, wütender und verzweifelter über dieses System werden, wenn sie sehen, dass die Tendenz permanent nach unten geht. Ein Mensch, der heute arm ist, aber zuversichtlich ist, dass sein Lebensstandard sich alle 5 Jahre verdoppeln wird, wird tendenziell zufriedener und konservativer sein, als ein Mensch, der heute einigermaßen wohlhabend ist, aber sicher ist, sein Lebensstandard wird sich alle 5 Jahre halbieren. Zur Revolution kam es dann, wenn in Kriegssituationen oder in extremen politischen Krisen die Masse der Bevölkerung zum Schluss gekommen ist, für uns gibt es in diesem System keine bessere Zukunft mehr. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, zu dem in Westeuropa immer mehr Menschen gelangen. Wir sehen einerseits beim großen Klimamassenprotesten 2018-19 immer mehr Menschen realisieren, die Fortführung dieses Wirtschaftssystems wird einfach die Zivilisation zerstören. Wir sehen, dass immer mehr Menschen sehen, die Fortführung dieses imperialistischen Weltsystems steigert massiv die Wahrscheinlichkeit des nuklearen Dritten Weltkriegs. Und mittlerweile ist eine sehr, sehr realistische Option, dass wenn jemand in Deutschland heute 30, 40 ist, seine Kinder in einigen Jahren an die die Ostfront geschickt werden, um in einem neuen Weltkrieg zu sterben. Ich glaube, spätestens in dem Moment, in dem der große imperialistische Krieg oder die Verwerfung der Klimakrise das Leben der Masse der Menschen in Deutschland direkt betreffen, wird ein immer größerer Teil der Bevölkerung, wie es 1917 der Fall war, sagen, in diesem System gibt es keine Zukunft mehr für uns. So, vielleicht noch ein bisschen positiver auszuklingen, jetzt so als letzte Frage von mir. Also wir haben natürlich alle keine Glaskugel und können jetzt nicht vorhersagen, wie ein Sozialismus jetzt heute in Deutschland aussehen würde konkret oder wie es unseren persönlichen Alltag konkret verändern würde. Aber klar ist auf jeden Fall, dass eine sozialistische Gesellschaft, wo die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung die Macht hat und auch deren Bedürfnisse im Vordergrund stehen und nicht die Profite von einigen wenigen, natürlich mit ganz vielen tiefgreifenden Veränderungen einhergehen würde. Aber da meine Frage an euch beide, also auf welche Veränderungen oder auf welchen Aspekt im Sozialismus würdet ihr euch am meisten freuen oder habt ihr am meisten Hoffnung, also welche Veränderungen genau euch am meisten Hoffnung geben würde oder freuen würde? Ja, also ich könnte natürlich eine Standardantwort geben und die ist natürlich nicht klein. Ne? Also das Abgesichertsein, der Wohnraum, die Versorgung, das Ende sozialer Not und der Angst, wo bleibt das Geld am Ende des Monats, das ist klar. Aber worauf ich mich vor allem freuen würde, wäre ja die Veränderung der sozialen Beziehung auch. Also der psychosozialen Beziehung zueinander. Also dass Menschen frei von Zweckinteressen ineinander in Kontakt treten können. Also sei es in Liebesbeziehungen oder Freundschaften, aber überhaupt. Und dass auch zum Beispiel, wenn wir in den ganzen Bereich Kunst und Kultur gucken, dass es da nicht immer um Warenförmigkeit geht oder um irgendwie so eine kalte, rationale Zweckmäßigkeit. Das wäre das, was sehr viel verändert. Also ich freue mich auf Liebesbeziehungen. Nein, ich freue mich auf Liebesbeziehungen. Nein, unter anderem. Aber und natürlich auch per also Negativdefinition, solche Bilder wie heute Morgen am Hauptbahnhof, die gäbe es nicht mehr in der Form. Wir hatten in Hamburg gerade, habt ihr mitbekommen vielleicht, dieses Gleis 14, ich war Gleis 12, habe darüber geguckt, da war eine psychisch kranke Frau Menschen mit dem Messer attackiert. Und man könnte die Debatte natürlich so führen, gut, was ist mit ihrer Hirnchemie los? Da ist ja wahrscheinlich auch was los, wenn jemand psychotisch erkrankt ist. Aber was zur Geschichte dazugehört, ist, dass diese Frau in die Obdachlosigkeit entlassen wurde aus der Psychiatrie. Ja, und sowas hat System. Das ist keine rein neuropsychologische Frage, die ist sie vielleicht auch. Und ich würde mich auch freuen, dass man solche Meldungen nicht mehr kriegt, sondern vielleicht irgendwie schöne Meldungen. Ich glaube, dass man die Frage von zwei Ebenen beantworten kann. Einmal, wie wir glauben, wie in einer fernen Zukunft eine voll entwickelte kommunistische Gesellschaft aussehen wird, was eine fernere Vision. Ich glaube natürlich, ich wäre kein Sozialist, wenn ich das nicht glauben würde, dass die globale Etablierung einer sozialistischen Planwirtschaft zu einer Entfesselung sowohl des wissenschaftlichen Fortschritts als auch der Kapazitäten der Produktivkräfte führt, die jede Art von Not beseitigen, den Menschen ein Leben bereiten wird, in dem es dauerhaft langfristig keine wirkliche Not, keine wirkliche Anstrengung im Leben mehr geben wird. Aber wenn wir es mal kurzfristig anschauen, was würde sich sofort ändern, wenn die hochentwickelten imperialistischen Staaten sozialistisch würden? Ich glaube, dass es wirksamer ist, damit zu argumentieren, was wirklich von einem Tag auf den anderen verändert werden könnte, als wenn man den Menschen ausmalt, ich glaube im Jahr 2500 wird es in der kommunistischen Welt so und so sein. Es ist ja das Frappierende, dass die Dinge, die drängendsten, die schlimmsten, die akutesten Nöte dieser Gesellschaft sind, Dinge sind, die man wirklich von einem Tag auf den anderen abstellen könnte. Ich habe jetzt mehrfach im Laufe dieses Gesprächs schon die Wohnungskrise. Es ist nicht einmal so, dass man eine große Masse von neuen Wohnungen bauen müsste, was natürlich auch kein Problem wäre, wenn man eine sozialistische Wirtschaft hat, in der Menschen nicht in Bullshit-Jobs zur Profitmaximierung von Unternehmen gesteckt werden, sondern in die Verbesserung des Lebens. Aber die Wohnungen sind ja physisch schon da. Man bräuchte einfach nur eine Arbeiterinnenregierung, die ein Dekret unterzeichnet. Die Leute ziehen jetzt in die leeren Wohnungen ein, fertig, Wohnungskrise beendet. Das wäre wirklich innerhalb von einer Woche machbar. Und selbst wenn eine Situation eintreten würde, in der in irgendeiner Stadt, wo besonders viele Menschen gern leben, wo es ein paar Monate oder ein, zwei Jahre dauern würde, die notwendige Zahl von Wohnungen zur Verfügung zu stellen, dann sagen wir, dann requirieren wir halt, bis genug Sozialwohnungen gebaut wurden, die Hotelzimmer. Es ist ja einfach überhaupt kein Problem, dass die Obdachlosigkeit, dass auch drohende Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit einfach in einer Woche eliminiert werden kann. Oder schauen wir uns zum Beispiel das System der Pflege, des Erziehungswesens an. Wir könnten sofort beschließen, dass sämtliche Pflegeleistungen kostenlos werden, eine gesellschaftliche Leistung sind. Wir könnten sofort beschließen, wir starten jetzt eine Ausbildungskampagne, wir verdoppeln die Löhne, wir halbieren die Arbeitszeiten von Pflegerinnen, um den Beruf so attraktiv zu machen, dass wir den Personalschlüssel verdoppeln und verdreifachen können. Das wäre innerhalb von wenigen Jahren ohne weiteres realisierbar. Wir könnten sofort beschließen, wir machen den öffentlichen Nahverkehr kostenlos. Wir könnten einfach sofort für das bereits bestehende ÖPNV-Netz, das natürlich mittelfristig dramatisch besser werden muss, als es heute in der BRD ist, aber wir könnten beschließen, dieses bestehende, mangelhafte Netz könnte sofort kostenlos werden. Wir könnten, ohne dass irgendein Mangel an elementaren Gütern eintritt, eigentlich sofort die Arbeitszeit der Menschen halbieren. Das ist ja einer der Aspekte, über den in der Publizistik westlicher Staaten frappierend wenig gesprochen wird, dass die Produktivität der Arbeit sich in Westeuropa seit den 50er, 60er Jahren explosionsartig erhöht hat. Eine durchschnittliche Arbeitsstunde im heutigen Deutschland ist ungefähr 3 bis 4 Mal so produktiv wie eine durchschnittliche Arbeitsstunde in den 60er Jahren. Das heißt, wenn wir eine Ökonomie hätten, die wirklich beschließt, wir produzieren diejenigen Dinge, die notwendig sind für eine möglichst starke Verbesserung des Lebensstandards der Massen und teilen dafür die Arbeit möglichst rational unter allen anderen auf, dann könnten wir mit einem Drittel der Arbeitszeit ungefähr dieselbe Produktivität wie in den 60er Jahren erreichen. Wir könnten einfach mit einem 2 bis 3 Stunden den Lebensstandard der 60er haben, der schon ganz okay war, oder mit einem Arbeitstag von 4 Stunden den Lebensstandard der 1990er, 2000er Jahre, beziehungsweise in vielen Bereichen sogar direkt verbessern. Wir sehen ja gerade in dieser Produktivitätsentwicklung besonders krass und deutlich, dass diese Gesellschaft eben nicht für uns da ist. Wenn die Arbeiterinnen wie ein Friedrich Merz, wie ein Lindner sie regelmäßig anpeitscht, immer fleißiger werden, immer produktiver werden, immer mehr produzieren, führt das überhaupt nicht dazu, dass ihr Leben besser wird. Die Früchte ihrer gesteigerten Arbeit kommen ausschließlich ihren Herren und Ausbeutern entgegen. Wir haben heute in Deutschland in den unteren 20 bis 30% der Bevölkerung kaufkraftbereinigt einen niedrigeren Lebensstandard als vor 40 Jahren. Obwohl selbst in diesem Zeitraum die Produktivität sich noch einmal verdoppelt hat. Das heißt, die Menschen sind doppelt produktiv wie in den 80er Jahren und ihr Leben ist trotzdem beschissen. Es kann doch offensichtlich kein System sein, in dem fleißiger sein dazu führt, dass es uns besser geht, aber das wäre im Sozialismus der Fall. Im Sozialismus würde eine erhöhte Produktivität sofort dazu führen, dass einerseits die Versorgung der Menschen mit Konsumgütern und Dienstleistungen besser wird, andererseits wir ihre Arbeitszeit reduzieren können. Und das ist ein Aspekt, den ich fast noch wichtiger finde, als die Steigerung der materiellen Konsummöglichkeiten, auch in beides natürlich Hand in Hand gehen muss. Aber das Leben der Menschen würde so viel besser, so viel freier werden, wenn wir täglich noch 2, 3, 4 Stunden arbeiten müssen statt 8 Stunden. Wenn unser Leben nicht mehr nur in Befriedigung der Notwendigkeit besteht, sondern wir die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung haben. Und das sind alles Dinge, die eine sozialistische Planwirtschaft sofort machen könnte. Wir können jedem, der daran zweifelt, dass es sinnvoll ist, eine Planwirtschaft zu etablieren, versprechen, in einer Planwirtschaft wird sich sofort deine Arbeitszeit halbieren, deine Wohnung wird sofort kostenlos werden, du wirst sofort nichts mehr für Zugfahrten zahlen, deine Eltern werden sofort einen kostenlosen Pflegeplatz bekommen, deine Kinder kriegen sofort einen kostenlosen Kita-Platz. Das sind alles Dinge, die wir sofort erledigen können und nicht in irgendeiner fernen, rosigen Zukunft. Genau, das finde ich auch so krass, dass also eigentlich müssen wir uns ja freuen über den technischen Fortschritt, den wir gerade haben, vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz. Aber was sehen wir? Wir sehen in vielen Arbeitsbereichen, dass viele Menschen Angst um ihre Existenz haben und das ist doch eigentlich krank. Also eigentlich könnte ja dieser technische Fortschritt dazu genutzt werden, uns das Leben leichter zu machen, ja, mehr Zeit zu haben für unsere Freunde, für unsere Familie. Stattdessen haben Menschen Angst um ihre Existenz, auch das ist kein Naturgesetz, ja, auch das hängt zusammen mit den ökonomischen Verhältnissen im Kapitalismus. Und ich würde sagen, am Ende vielleicht noch ein Punkt, den ich auch besonders wichtig finde, oder so ein Kernaspekt auch des Sozialismus. Am Ende geht es vor allem auch darum, dass die Menschen den Reichtum produzieren, die Mehrheit der Bevölkerung, die Arbeiterinnenklasse, dass sie am Ende entscheidet, was mit dem Reichtum passiert, mit den Überschüssen, dass sie sozusagen wieder die Macht haben, darüber zu bestimmen, ja, wie wir eigentlich leben wollen, wie wir produzieren wollen, was mit dem Reichtum passiert. Das ist der Kern einer Planwirtschaft im Sozialismus. Und das ist auch nochmal wichtig zu betonen, weil viele immer denken, so, ja, Planwirtschaft heißt irgendwie, da sind irgendwie so ein paar Bürokraten oben an der Spitze, die über den Köpfen der Menschen hinweg alles entscheiden. Aber am Ende geht es vor allem darum, ja, letztlich auch um Demokratie, auch im Wirtschaftsbereich, ne, dass nicht einige wenige Kapitalistinnen nach Profitlogiken entscheiden, ganz alleine entscheiden, weil sie Entscheidungen treffen, die Millionen Menschenleben betreffen, wo Arbeitsplätze abgebaut werden, in welchen Bereichen investiert wird. Dann am Ende geht es darum, dass diejenigen den Reichtum schaffen, die produzieren, dass letztlich die Mehrheit der Gesellschaft, dass sie entscheiden, wie wir leben wollen, was wir produzieren. Und genau, dafür kämpfen wir, dafür sollten wir kämpfen. Ja. Ein bisschen einzuhaken bei dem, was Paddy jetzt gesagt hat. Eine Schlussfeststellung, die ich wichtig finde, ist die Feststellung, dass die Etablierung einer sozialistischen Planwirtschaft natürlich keinen Automatismus schaffen wird, dass damit jetzt das Paradies auf Erden beginnt und es wird nie wieder in der menschlichen Geschichte irgendwelche Probleme geben. Ich glaube, der Punkt, den wir machen müssen, ist nicht, wir malen uns aus, im Kommunismus wird irgendeine glorreiche Utopie herrschen, der Garten Eden wird zurückkommen, aber die Etablierung der sozialistischen Planwirtschaft ist die Grundvoraussetzung der Lösung der gesellschaftlichen Probleme, die wir jetzt haben. Natürlich kann es sein, dass wenn wir tatsächlich eine kommunistische Welt aufbauen, es im Jahr 2500, 3000 irgendeine Form von gesellschaftlichen Problemen und Konflikten gibt, die wir heute noch gar nicht antizipieren können. Aber um die Probleme zu lösen, mit denen wir heute existenziell konfrontiert sind, müssen wir erst einmal sozialistisch werden. Die sozialistische Planwirtschaft ist die Grundvoraussetzung, um die Gefahr des imperialistischen nuklearen Weltkriegs zu bauen. Es ist die Grundvoraussetzung, um die Klimakrise lösen zu können. Das bedeutet nicht, dass sie in der Planwirtschaft zwangsläufig gelöst wird, aber sie kann nur in der Planwirtschaft gelöst werden. Es ist die Grundvoraussetzung, um diesen absurden Missstand zu beseitigen, dass wir eine Gesellschaft haben, die so produktiv wie noch nie in der Geschichte ist und trotzdem jedes Jahr Hunderttausende bis Millionen Menschen an Unterversorgung sterben. Die sozialistische Planwirtschaft ist die Voraussetzung dafür, dass die Menschheitsgeschichte überhaupt weitergehen, sich in ein höheres Stadium weiterentwickeln kann. Das bedeutet nicht, damit sind alle Probleme gelöst, aber es ist der notwendige erste Schritt, damit es überhaupt eine Zukunft gibt. Bevor jetzt gleich das Schlusswort von der Bühne kommt, noch zwei Anmerkungen. Die erste Anmerkung, es gab die Skizzierung dessen, dass die Zeiten für uns alle härter werden, für alle fortschrittlichen Bewegungen, für alle Sektoren der Revolutionären der Linken. Aus meiner Sicht, als jemand, der in diesem Zack beschäftigt ist, resultiert daraus, dass man auch so biedere Freiräume wie das Zack verteidigen muss. Wir werden regelmäßig von der AfD angegriffen, regelmäßig gibt es die Forderung, uns zu kürzen, uns zu streichen, uns wegzumachen. Ich glaube, dass wir es wert sind, verteidigt zu werden, weil wir solche Leute wie euch drei auch einladen. Und das tun wir dann auch weiter. Und der zweite Punkt, ihr wart heute viel, viel mehr, als ich erwartet habe. Ich glaube auch, als wir alle vier erwartet haben, ihr wart weit mehr als 100. Das ist für so einen Abend zum Thema mit relativ kurzer Ankündigung und doch recht anspruchsvoll ganz toll. Ihr wart vor allen Dingen ein sehr gemischtes Publikum, eine Reihe älterer Leute, aber sehr, sehr viele jünger. Aus meiner Sicht resultiert daraus, dass dieser alte Satz, die Idee wird zur materiellen Gewalt, wenn sie die Massen ergreift. Ihr seid noch keine Massen, aber ihr habt relativ viele Organisationen, die hier sitzen. Betreibt das weiter, organisiert euch, tut was. Ja, ein viel besseres Schlusswort kann ich auch nicht geben. Also unterstützt das Zack. Also solche Räume sind wichtig, ne? Egal wie wieder sie sind. Sie geben auch immer Spielräume. Also da kann ich mich anschließen. Ich wollte noch dazu aufrufen, uns zu abonnieren. Ich weiß, das sagen immer alle Kanäle, aber wir sind auf verschiedenen Plattformen vertreten. Fabian der auch. Wir waren neulich auch von der Sperrung betroffen. Das ist gut, da so ein bisschen zu streuen und verschiedenen Plattformen aktiv zu sein. Das ist für uns eine große Unterstützung. Ja, das wollte ich noch sagen und vielen Dank für die Einladung. Danke Fabian Lehr, dass du in die Kommunistenkneipe X, zack, ist ja ein bisschen doppelt, ne, gekommen bist. Und ja, ohne Sozialismus geht es nicht. Dann werdet aktiv und einen schönen Abend noch. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden.